Es ist der Fluch der guten Tat. Am 17. Februar 1966 nimmt der bis dahin völlig unbekannte Percy Sledge in einem bis dahin völlig unbekannten Studio in Sheffield, Alabama, einen Song auf. Ein Song, der davon handelt, was passiert, wenn ein Mann eine Frau liebt. 1966 handeln 99% aller Popsongs davon, was passiert, wenn ein Mann eine Frau liebt. Aber dieser hier, der hat eben das, was 99,9999% aller Popsongs nicht haben. Eine Orgel, die direkt aus den schwärzesten der schwarzen Kirchen des tiefen Südens kommt. Die Orgel wird gespielt von einem Weißen, Spooner Oldham, einer der großen weißen Hintermänner der Soul-Geschichte. Außerdem hat When a Man Loves a Woman absteigende Basslinien. Also nicht irgendwelche absteigende Basslinien, sondern absteigende Basslinien aus Johann Pachelbels Kanon für drei Violinen mit Generalbass, sagt Wikipedia. Vor allem hat When a Man Loves a Woman eine Melodie, die man einmal hört und nie mehr vergisst. Die wird gesungen von einem Farmersohn aus Alabama, der mit 24 die Performance seines Lebens gibt. Eine Performance, die ihn für den Rest seines Lebens verfolgen wird. Deshalb jetzt mal Schluss mit When a Man Loves a Woman fürs Erste. It tears me up, es zerreißt mich, singt Percy Sledge, und es gibt wenig Gründe, ihm nicht zu glauben. Sledge ist einer der großen Schmerzensmänner des Soul, genau genommen des Southern Soul. Im Soul der Südstaaten fällt der individuelle Herzensschmerz des verlassenen Mannes, des gehörnten Mannes, des betrogenen Mannes, dieser eigentlich private Schmerz also, fällt zusammen mit dem kollektiven Schmerz des schwarzen Mannes. Männer wie Percy Sledge sind alt genug, um von den eigenen Großeltern zu erfahren, was es bedeutet, Sklave zu sein. Sklaverei, das ist nicht nur körperliche Tortur, psychischer Terror. Sklaverei ist auch ein nachhaltiger Angriff auf die Selbstachtung schwarzer Männer. Eine bleibende Kränkung ihrer Männlichkeit. Schwarze Männer wie Percy Sledge in den 60ern singen nicht über die Sklaverei. Sie singen davon, was passiert, wenn ein Mann eine Frau liebt. Aber in der Art und Weise, wie sie davon singen, schwingt die Geschichte der Sklaverei mit. Mord, Totschlag, Erniedrigung. Erniedrigung, Fluch der guten Tat. Wenn es Nacht wird in Harlem, ist eine von knapp 100 Coverversionen des größten Hits von Percy Sledge. Der Tatort wird mal eben aus dem ländlichen Süden in den Norden von Manhattan verlegt. Von Harlem haben auch viele Deutsche schon mal gehört, 1966. Es singt Manuela, ohne Nachnamen. Und damit schafft sie Platz 16 der deutschen Hitparade. When a man loves a woman. Wenn ein Mann eine Frau liebt, dann ist das die Sprache von Kriegen, Haben und Halten. So heißt es 1982 bei der englischen Popgruppe Skritti Politti. Ein schöner Gruß an Percy Sledge, den Erfinder der Sprache der Liebe in der Popmusik. Das heißt, nein, er ist ja nicht der Erfinder dieses Evergreens, geschrieben haben ihn andere. Percy Sledge hat die Botschaft übermittelt. When a Man Loves a Woman hat ihn Zeit seines Lebens verfolgt, bis in den Tod. Put her down. When a man song.